Ja, von mir aus abi. Peki schön. Okay. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Gürbüz. Ich bin als Assistent Ärztin tätig in der Notaufnahme und würde gerne mit Ihnen das Geschäft führen. Ist das für Sie in Ordnung? Weißt du, gibt es da keinen anderen Arzt Ja, als Sie? momentan bin ich die einzige Ärztin in der Notaufnahme. Deswegen muss ich Sie selbst untersuchen, wenn Sie damit einverstanden sind. Also so ganz einverstanden bin ich jetzt nicht damit, aber ich würde gerne eine deutsche Ärztin haben wollen. Woher Aber kommt? momentan im Haus keine deutsche Ärztin sind vorhanden. Oh je, armes Deutschland. Wie weit sind wir schon gekommen, dass hier türkische Ärzte arbeiten? Oh Ja, je. das ist ein Schicksal von Deutschland, ich glaube. Das ist ja ganz schlimm. Dann gehe ich aber in ein anderes Krankenhaus. Ja, Sie können selbst entscheiden, aber ja, ich respektiere Sie, wenn Sie nicht unter wenn Sie die Untersuchung ablehnen. Naja, ich guck mal, Sie sprechen ja sehr gut Deutsch und verstehen mich ja wohl auch. Vielleicht können Ja, Sie mir danke schön. ja doch helfen. Ja, Wie ist Ihr Name natürlich werde nochmal? ich Ihnen entschuldigen. Wie ist Ihr Name nochmal? Gürbüz. Gürbüz. Frau Genau. Dr. Gürbüz. Okay. Mein Ja, Name können ist wir. Friedrich Müller. Friedrich Müller, könnten Sie bitte Vor- und Nachnamen buchstabieren? Oh, das auch noch. Also, Friedrich, F wie Friedrich, Richard, Ida, Emil, Dora, Richard, Ida, Cäsar, Heinrich, Friedrich. Ja, stimmt. Der Große. Name ist Müller. MÜ-Doppel-L-E-R, stimmt. Genau, sehr gut. Und Herr Müller, wie alt sind Sie? Ich bin 52 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Ich bin geboren am 23.06.1960. Sie sind 52 Jahre alt, oder? 52. Ja, aber 1960 oder 70? Dann ist es 70, dann habe ich mich wohl verrechnet. Dann ist es 70. Okay. Und wie schwer und wie groß sind Sie? Wollen Sie das alles wirklich wissen? Ja, natürlich, das ist sehr wichtig für die Dokumentation und für Ihre Gesundheit und Behandlung. Nee, also wenn das unbedingt sein muss. Also ich wiege 123 Kilo und groß bin ich Und? 1,76 Meter. Okay, was für Beschwerden haben Sie, Herr Müller? Wie kann ich Ihnen helfen? Also, Frau Dr. Gürbüz, ich habe so eine Schwellung am linken Unterschenkel. Das wird immer dicker. Da ist, glaube ich, eine große Wunde. Ich sehe das ja nicht so gut durch meinen Bauch. Und das riecht auch sehr intensiv in den letzten Tagen. Und ich habe das Gefühl, das Bein wird auch ziemlich rot. Okay, ich verstehe. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Also insgesamt geht es, glaube ich, schon seit einem halben Jahr. Aber jetzt in den letzten Wochen ist es schlimmer geworden. Also meinen Sie, seit einem halben Jahr haben Sie Schwellung und Wunde im Fuß und die Wunde riecht seit einem halben Jahr sehr schlecht. Stimmt? Nein, nein, nein. Also nicht am Fuß, sondern am Unterschenkel. Unterschenkel, okay. Und das Riechen ist erst seit wenigen Tagen. Okay. Und die Wunde steht außen des Unterschenkels oder innen? Ich kann es Ihnen gleich zeigen. Das ist vorne am Schienbein. Okay. Wie groß ist die Wunde? Können Sie beschreiben? Also, soweit ich also, das. Es war am Anfang ein sehr Euro klein. groß. Es war am Anfang sehr klein. So wie Sie sagen, ungefähr so groß wie ein Euro-Stück. Aber das ist mit der Zeit größer geworden. Das ist jetzt schon momentan ungefähr so Handinnenfläche groß, so vielleicht 10 cm im Durchmesser. Ach so. Wie Sie sehen, ist die Wunde, hat eine so eine dicke Schicht, eine krustige Schicht, die ist hell, die ist gelb und um die Wunde herum ist es ziemlich stark gerötet. Okay, ich verstehe. Und kommt die Flüssigkeit aus der Wunde aus? Ich glaube schon. Aber es kommt aus der Wunde, aber auch aus meinem Bein. Das ist auch viel dicker geworden in den letzten Tagen. Also beide Beine oder nur linke nur Bein? Nur das linke Bein. Und ich habe auch zunehmend starke Schmerzen. Wo genau sind die Schmerzen? In den ganzen Unterschenkel, ja, oder? Ja. Also ich kann schlecht laufen. Ja, ich verstehe. Und seit wann haben Sie die Schmerzen im Bein? Ja, Das ist neulich oder seit einem halben Jahr auch? Das habe ich immer wieder gehabt, aber jetzt so wie es im Moment ist, so stark war es noch nie. Das ist jetzt seit 3 Tagen so schlimm. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 0 bis 10? Wobei nur keine Schmerzen, sind sehr starke Schmerzen entspricht. Ja, zuletzt würde ich schon sagen, so 8 bis 9. Okay, ja, ziemlich stark. Und waren Sie deswegen bei einem Arzt? Nein, also ich gehe sehr selten zum Arzt. Ich mag keine Ärzte. Ich verstehe, ja. Ich gehe sehr ungern zum Arzt. Haben Sie andere Beschwerden? Ich meinte Halsrasen, Halsklopfen oder Brustschmerzen? Das jetzt nicht, aber ich fühle mich sehr schwach in den letzten Tagen, ja. Okay. Hange Strecke können Sie laufen, ohne Schmerzen zu haben, oder? Gar nicht. Gar nichts. Ich habe jetzt in Ruhe auch schon Schmerzen. Also ich kann kaum auf Toilette gehen, weil ich ganz, ganz starke Schmerzen habe. Okay, seit 3 Tagen, meinen ja. Sie? Okay. Haben Sie Atemnot auch? Ja, ab und zu mal, aber jetzt nicht so schlimm. Aber ich fühle mich sehr schwach. Okay. Haben Sie in der Liste seit Gewicht ab oder zugenommen? Nein. Waren Sie in der Liste seit im Ausland? Nein, nein. Ich war immer nur hier. Treiben Sie Sport regelmäßig? Ich glaube, wegen der Beschwerden, nein. Das wäre schön, aber nein. Sport ist nichts für mich, nein. Fühlen Sie sich fiebrig? Ich habe mich jetzt nicht gemessen, aber es könnte schon sein. Also das Bein ist schon sehr warm. Ich habe jetzt aber bei mir noch kein Fieber gemessen. Ich habe Fieberthermometer, Frau Doktor. Okay, ich verstehe. Ich werde die Körpertemperatur messen. Keine Sorge. Haben Sie sich in der Liste seit verletzt oder Trauma bekommen? Oder Unfall? Nein, habe ich jetzt nicht gehabt. Ich bin eigentlich, kann mich nicht daran erinnern, nein. Okay, haben Sie sich das Bein nicht gestoßen? Also, das meinen Sie, nein. Okay, Herr Müller. Haben Sie Schmerzmittel gegen die Schmerzen eingenommen? Oder was machen Sie Nein, dagegen? Ich habe bisher nichts gemacht. Ich habe noch nichts eingenommen. Ich mag auch keine Tabletten. Okay, ich verstehe. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang, Herr Müller? Nein, das klappt ganz gut. Schlafen Sie gut? Ja, ich schlafe die Nacht und manchmal auch tagsüber, ja. Also. Okay. Verstehe. Und ich habe einige Fragen zu Ihren Vorerkrankungen. Haben Sie irgendwelche chronische Erkrankungen? Ich meinte Bluthochdruck, Blutzucker Ja. oder Asthma. Ja, Frau Doktor, das habe ich alles. Ich habe einen hohen Blutdruck. Ich habe auch einen Diabetes, schon seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren Diabetes. Vielen Jahren. Vielen Jahren, okay. Wie viele Jahre genau haben Sie? Oh, seit 15 Jahren ungefähr, glaube ich. Und Bluthochdruck auch ja, haben Sie seit 15 Jahren? Ich schon länger, das habe ich schon länger. Das ist wahrscheinlich schon seit über 20 Jahren. Ah, okay. Habe ich schon gehabt. Und ja. Haben Sie noch andere Erkrankungen? Weiß ich jetzt gar nicht. Der Doktor hat mir schon einiges gesagt, aber okay, ich verstehe. Mag keine Tabletten, deswegen gehe ich auch sehr ungern zum Arzt. Ach so, okay. Nehmen Sie keine Medikamente gegen Bluthochdruck und Blutzucker? Der Doktor hat mir was aufgeschrieben. Ab und zu mal nehme ich was, aber wenn ich mich gut fühle, nehme ich nichts ein, weil ich denke, da ist der Blutdruck in Ordnung. Okay, ich verstehe. Welche Tablette oder welche Medikamente nehmen Sie ein? Oh, Frau Doktor, da fragen Sie mich Sachen. Das kann ich Ihnen nicht sagen, wie die heißen. Das waren so kleine. Okay, nicht schlimm. Die Packung war so rot-weiß und die Tabletten waren auch so hellrosa. Klein. Okay, ich nicht falsch. Okay, ich verstehe. Und messen Sie Ihren. Sie können gerne meinen Hausarzt fragen, der weiß es sicher. Ja, natürlich, ich kann mit Ihrem Hausarzt kontaktieren. Und können Sie selbst Ihren Blutdruck oder Blutzucker messen? Ja, habe ich aber auch schon lange nicht gemacht, ja. Okay, also Sie wissen nicht, ob Blutzucker und Blutdruck gut eingestellt sind? Ich denke schon, ich habe da keine Beschwerden bisher, aber ich habe es nicht gemessen, nein. Okay, ich verstehe. Wurden Sie schon mal operiert? Ich überlege. Ja, ich hatte mal Gallenblasensteine. Die haben sich entzündet und dann hat man mir die Gallenblase entfernt, ja. War mal das? Oh je. Ich glaube, das sind so 5 bis 6 Jahre her, glaube ich. Okay, ich verstehe. Und wurde andere Operation bei Ihnen durchgeführt? Nein, bisher nicht, sonst nicht. Nein. Okay. Ist Gallenblasenentfernung komplikationslos verlaufen? Es gab damals keine Probleme. Ich musste einige Tage im Krankenhaus bleiben, aber das war sehr gut. Okay. Herr Müller, haben Sie irgendwelche Allergie gegen etwas? Nicht, dass ich wüsste, nein. Okay. Und Unverträglichkeiten haben Sie auch? Nein. Was meinen Sie damit, Unverträglichkeiten? Also nach bestimmter Ernährungsaufnahme haben Sie Beschwerden, so. Völlegefühl, Blähungen oder Durchfall? An sich nicht, nein. Ich kann so ziemlich. Okay. Und Herr Müller, rauchen Sie? Ja. Seit wann und wie viel Zigarette täglich rauchen Sie? Ich rauche so ungefähr halbe Schachtel. Am Tag? Seit wann? Seit meinem 16. Lebensjahr. 16, also ungefähr 36 Jahre. Ja, wenn Sie das so rechnen, ja. Okay, ja. Trinken Sie Alkohol? Ja. Und was trinken und wie oft trinken Sie? Och, ist nicht viel. Ich trinke so morgens eine Flasche Bier, dann zum Mittagessen noch eins. Und abends vielleicht noch ein bisschen Wein dazu. Okay, zwei Flasche Bier und ein Flasche Wein, ein Glas Wein täglich. Ja, manchmal auch mal mehr. Mehr. Okay, wie oft trinken Sie mehr? Das ist nicht viel, Frau Doktor, ne? Das ist ja immer nur eine Flasche. Ich kann nicht so sagen, das ist ziemlich viel für die Gesundheit und ich empfehle Ihnen, Sie sollen ja Alkoholkonsum reduzieren. Ich trinke keinen harten Alkohol. Wissen Sie, ich trinke kein Wodka oder Whisky. Ja, Hier, das aber ist ein Naturprodukt. ja, Das ist stimmt, aber Sie trinken täglich mindestens drei Flaschen oder Gläser Alkohol. Ist Ja, das? ein Gläser geht, aber mehr nicht geht. Okay? Ja, meinen Sie? Naja, schauen wir mal. Okay. Und Herr Müller, nehmen Sie bitte diese Frage nicht persönlich. Das ist eine Routinefrage. Haben Sie Kontakt mit Drogen? Mit Drogen? Ja, Nein, genau. nein. Okay, das ist gut. Was machen Sie beruflich, Herr Müller? Ich bin Postbote. Ich trage die Briefe aus, also ein Briefträger. Sie sind Postmann, stimmt. Ja, das nennt sich Briefträger, Frau Doktor. Auf Deutsch nennt Brief. sich Briefträger. Okay, ich verstehe. Und Sie sind verheiratet? Sind Sie verheiratet? Nein. Leben Sie alleine? Ja, ich habe noch eine Freundin, aber ich lebe alleine, ja. Haben Sie Kinder? Nein. Okay. Haben Sie Stress bei der Arbeit? Ja, natürlich immer wieder. Das ist schon ein stressiger Beruf. Man muss halt immer rechtzeitig die Briefe austragen, schauen, dass sie auch immer pünktlich ankommen. Das ist schon viel Stress, ja. Ja, ich verstehe. Und Herr Müller, leben Ihre Eltern noch? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe sie schon längere Zeit nicht gesehen, Kontakt. aber ich meine ja. Okay, ich verstehe. Und Herr Müller, sind Sie vollständig geimpft? Gegen Corona auch, ich meinte. Gegen Corona. So, wissen Sie, diese Corona-Geschichte ist ja wirklich, denke ich, nur ein Spiel. Ich lehne die Impfung ab. Also gegen Corona habe ich mich nicht impfen lassen und will ich auch nicht. Okay, ich verstehe, ja, das ist Ihre Entscheidung, genau. Und die anderen Impfungen, ja, aber ich weiß nicht, ob die vollständig sind. Das liegt schon sehr lange zurück. Okay, das ist nicht schlimm. Ich kann mit Ihrem Hausarzt kontaktieren und ich kann fragen. Okay, Kontakt ich auf verstehe. können, als Kontakt Kontakt. aufnehmen oder Okay, Sie können Kontakt. den Hausarzt kontaktieren. Okay. Und Herr Müller, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. So als werde Sie körperliche untersuchen, also besonders natürlich Ihr Bein untersuchen. Und ich werde auch Ihr Körpertemperatur und Vitalparameter wie Herzfrequenz, Atemfrequenz messen. Dann werde ich gegebenenfalls Ultraschall des Beins durchführen. Und ja, ich werde auch Blut abnehmen. Nach der Untersuchung werde ich mit Ihnen darüber sprechen. Und bis die Untersuchungsergebnis vorliegen, sollen Sie bei uns zur Überwachung bleiben. Haben Sie Fragen? Muss ich die ganze Nacht hier bleiben, weil ich würde schon gerne nach Hause gehen. Also, ich glaube, es dauert eine Stunde, bis die Ergebnisse vorliegen. Nach den Ergebnissen vorliegen, können wir nochmal sprechen, okay? Okay, Frau Doktor, ich muss sagen, Sie machen einen sehr netten Eindruck. Also, Ja, okay, danke schön. Ja, bitte nehmen Sie Platz im Untersuchungsraum. Kommen Sie gleich. vielen Dank. Okay. Jetzt noch eine Frage, so lange dem. Ja, bitte. Hatten Sie Schwierigkeit früher beim Laufen? Schwierigkeiten beim Laufen? Ja, hatten Sie. Nein, Nein. nein. Okay. Alles Und in Ordnung. Haben Sie solche Beschwerde schon einmal erlebt, oder? Sie meinen, ob ich das früher schon mal hatte? Ja. Nein, habe ich nicht gehabt. Okay, danke schön. Okay, Frau Doktor, Sie haben einen Patienten aufgenommen. Erzählen Sie mal, Frau Dr. Gürbüz. Okay, hallo, guten Tag. Mein Name ist Gürbüz. Ich habe gerade einen neuen Patienten aufgenommen und ich würde den Patienten vorstellen, wenn Sie Zeit hätten, Herr Oberarzt. Für Sie doch immer, Frau Doktor. Okay, danke schön. Herr Müller ist 52 Jahre alt, 120 Kilogramm schwer und 1,76 Meter groß. Herr Müller stellte sich seit also ein sehr adipöser Patient, ja? Genau, stimmt. Herr Müller stellte sich wegen seit einem halben Jahr bestehende Unterschenkel Ödeme vor und der Patient hat auch eine große Wunde im Unterschenkel bemerkt und die Wunde riecht schlimm. Und der Patient hat erzählt, dass die Beschwerden in den letzten besonders 3 Tagen verschlimmert haben. Und der Patient beschrieb... Der Patient hat Schmerzen also. Genau, der Patient hat auch Schmerzen und die Schmerzen besteht im Ruhezustand momentan, seit 3 Tagen. Und der Patient beschrieb die Wunde krustig, hell und gelb. Der Rand von der Wunde ist gerötet. Mhm. Und der Patient klagte über Beinödeme im linken im linken ganzen Unterschenkel und teilte mit auch, dass er müde ist und, ja, und die Wunde ist ungefähr 10 cm groß. Und, mhm. Ja, genau. Und Fragen nach Dyspnoe, Verletzung, Trauma und ja, Gewichtabnahme, Fieber wurden, Reiseanamnese wurden verneint. Als Vorerkrankung genannte der Patient seit 20 Jahren leidet er an arterielle Hypertonie und seit 15 Jahren leidet er an Diabetes mellitus. Der Patient gab an, dass er nicht regelmäßig seinen Hausarzt besucht und er nimmt die Medikamente regelmäßig nicht. Also das ist ein sehr incomplianter Patient. Ja, ja, stimmt. Und der Patient auch wusste die Namen von Medikamenten nicht. Und als Operationen wurde bei ihm Cholezystektomie ungefähr vor 5 Jahren durchgeführt. Und bei ihm sind keine Allergien und Unverträglichkeiten bekannt. Er raucht 10 Zigaretten täglich seit 36 Jahren. Das entspricht 18 Pack-Years. Er trinkt täglich 2 Flaschen Bier und 1 Glas Wein. Frage nach Drogen wurde verneint. Er ist Briefträger vom Beruf und ist ledig, lebt alleine, hat keine Kinder. Er hat keinen Kontakt zu seinen Eltern. Deswegen wusste er nicht, ob ihre Eltern eine Erkrankung haben. Ob seine Eltern eine. Ja, seine Eltern Erkrankung haben. Und ja, er ist nicht geimpft. Ja, genau. Alle anamnestischen Angaben deuten auf am ehesten Ulcus cruris hin. Also... Ja, als Differentialdiagnose kommen. Wie kann man sagen? Periphere arterielle Verschlusskrankheit oder venöse Insuffizienz in Betracht oder Diabetes Fuß in Betracht, diabetisches Fuß in Betracht. Und zuerst werde ich die Patientin, den Patienten körperliche untersuchen und Blut abnehmen. Ich muss, ich soll Blutzucker, Entzündungsparameter und Blutbild bestimmen. Und die Nierenwerte. Nierenwerte auch, ja genau. Und bestimmen. Ich werde auch Sonographie des Beins durchführen. Mhm. Und ja, besonders Duplex-Sonographie ist wichtig bei diesem Patienten. Und ja, ich werde die, mhm. Ich muss auch, ich muss auch plastische Chirurg Kontakt aufnehmen. Okay. Und, könnte man ja. Erstmal die Wunde an. Und ist das Bein auch gerötet? Das Bein ist laut dem Patienten geschwollen, überwärmt und ja, gerötet. Woran denken Sie dabei, wenn das Bein stark gerötet ist? Entzündung kann man auch denken. Auch, Entzündung am Bein? Kann man. Ich wusste das nicht. Beinentzündung? Die Kollegen, die Hautentzündung. Erysipel. Jawohl, ein Erysipel. Mhm. Erysipel, genau, kann man denken. Und ich kann auch Abschiedsstrich nehmen von Wunde. Dass wir die Mikrobiologie sehen, genau. Ja. Also, wir denken an Erysipel. Woran denken Sie noch, wenn das Bein geschwollen ist, schmerzhaft ist? Mhm. Sie wollen ja ein Duplex machen. Was wollen Sie mit dem Duplex ausschließen? Ja, genau. Periphere arterielle Verschlusskrankheit kann man und oder TVT kann man ausschließen. Eine tiefe Beinvenenthrombose, natürlich. Mhm. Ist klar. Was fällt Ihnen noch ein, differenzialdiagnostisch? Lymphödem. Ein Lymphödem, ja, einseitig, aber gut, kann passieren, ist übergewichtig. Phlebotrom. Bifitis oder ich wusste das nicht genau. Bifitis. Ja, aber das ist nur eine leichte Entzündung. Das ist ja, scheint ja schon sehr fortgeschritten zu sein. Ja. Pyodermie, man muss natürlich schauen, ob unter der Kruste eventuell Eiter vorliegt und ob das sogar bis runter auf den Knochen geht, die Entzündung. Wie nennt man das, wenn der Knochen mit betroffen ist? Osteomyelitis. Genau, das heißt, sie machen auch eine Röntgenaufnahme. Genau. Ja, gegebenenfalls kann man auch CT durchführen, veranlassen. Geht auch, ja. Eins nach dem anderen, genau. Sehr gut. Haben die Kollegen noch Fragen? Ja, was machen Sie noch mit dem Patienten zusätzlich? Der hat ja wohl einen schlecht eingestellten oder gar nicht eingestellten Diabetes. Genau. Ja. Ich muss erstmal die medikamentös einstellen, Diabetes. Und wir Laborwerte schauen, wie hoch die Entzündungsparameter, was macht der Blutzuckerwert. Und Hämoglobin A1C ist wichtig. Was machen dann, das ist dieser Langzeitblutzuckerwert. Wie die Entzündungsparameter Leber-Nierenwerte sind und entsprechend kann man dann eine Antibiose verschreiben. Wir werden uns die Wunde genauer angucken und die Wunde dann versorgen. Da holen wir die Wundmanagerin dazu. Ja? Ja. Sehr gut. Wunderbar. Also, es ist ein Ulcus cruris bei Diabetes. Wahrscheinlich hat es der Patient nicht bemerkt, dass er sich da am Unterschenkel verletzt hat. Wahrscheinlich hat er eine Polyneuropathie, höchstwahrscheinlich Diabetes, hat sich verletzt und die Wunde hat sich dann nicht abgeheilt und ist dann immer größer geworden, bis das jetzt sozusagen sich verschlimmert hat und ein Erysipel draufgesetzt hat. Okay, die Idee mit der Untersuchung nach PAVK ist richtig. Genau. Und was würden Sie diesem Patienten jetzt als erstes geben? Medikamente meinen Sie? Jawohl. Ja, muss man erstmal Schmerzmittel und Antibiotika verschreiben oder verordnen. Und, genau. Was geben Sie für Schmerzmittel? Was würden Sie ihm empfehlen? Mehr Bewegung und Blutzucker. Nicht laufen. Was geben Sie als Schmerzmedikament? Welches Schmerzmedikament geben Sie ihm? Man kann Metamizol verordnen. Sehr gut. Novalgien oder Diclofenac, NSAR. Da würde ich erst verordnen. Nierenwerte abwarten. Ne? Ja, genau. Diabetiker, wir wissen ja nicht, wie die Niere ist. Genau, also mit Novalgien ist nicht falsch, solange keine Allergie hat. Ja? Sehr gut. Welches Antibiotikum verordnen Sie? Amoxicillin und Clavulanat kann man erstmal verordnen, aber je nach Kulturergebnis ja, kann man verordnen. Da machen Sie erstmal nichts falsch. Das ist gut, gewebegängig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wunderbar. Gut, Frau Dr. Gürbis, das haben Sie sehr gut gemacht. Die Aufnahme war in Ordnung, die Übergabe ist okay. Sie sind sehr ein bisschen nervös und aufgeregt und hektisch, glaube ich, aber das ist alles sehr gut. Wunderbar. Ja,